Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Willkommen zum zweiten Teil. Jetzt auch mit. Endlich. Mit frischem Bier. Ja. Wundert mich, dass sich Christoph noch gar nicht beschwert hat, aber. Ja, ich hab's diesmal sein lassen. Ich hab mich am Nachgang beschwert. Das ist natürlich. Das, was habe ich neulich gesehen bei Facebook? Das Nölpferd. Fand ich auch sehr gut. Ja, weil das bring mal bitte zwei Bier mit, das kam ja von dir. Wohlgemerkt. Sehr richtig. Wollte nicht das Haus verlassen. Er musste hier noch diverse Winter-OPC-Sachen vorbereiten. Ja, ich habe wegen meiner nicht bei mir geführten Maske fast Hausverbot riskiert. Ja, zu Recht. Hausverbot auch mal. Die haben keine Maske, die müssen jetzt draußen bleiben. So, der Schnellstarterpreis ist der nächste, den wir raushauen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einsendungen. Jawohl. Also Nummer 1 wie 10. Was gibt es? Achso, was gibt es? Genau. Ja. Dreimal von. Dreimal von Manifest Games. Das Fuck-System. Fuck the System. Also es wird geschrieben FUK. Noch mit Ausrufezeichen. Das habe ich hier sogar liegen, weil ich es neulich bestellt habe. Es gibt auch gleich 100 Charakterkarten dazu, das sind so Karteikarten. Und ich muss sagen, mir gefällt es relativ gut. Es ist ein Hardcover im etwa A5-Format oder sogar noch kleiner. Ne, A5 müsste es sein. Mhm. Nicht lang, also keine 100 Seiten. Das U steht unter anderem für universell. Und das ist wirklich sehr universell, wenn man quasi, man legt sich 12 Sachen zurecht. Und muss mal gucken, auf welches Attribut die laufen. Also, genau, ich habe hier mal die Karteikarten zufällig liegen. Das ist ja quasi deine Charakterkarteikarte. Okay. Das heißt, wir haben Stärke, Beweglichkeit, Konsti, Charisma, Geschicklichkeit, Wahrnehmung, Intelligenz und Widerstand, das ist, glaube ich. Und ja, dann kannst du sowas wie. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir, was ich aufgeschrieben habe, ich mal quasi versucht, mich nachzubauen. Pfadfinder, also geht auf Wahrnehmung. Hm. Dann haben wir Handballer. Da bin ich zwar schon lange nicht mehr, aber geht auf Geschicklichkeit. Und dann kannst du so dir 12 Sachen zurechtlegen. Das kann jetzt so nüchtern sein, wie ich das gerade gesagt habe. Kann natürlich auch sein, ich kann Blitze schleudern. Dann kommt ja auch darauf an, in welchem Setting du unterwegs bist oder ich bin unsterblich. Oder ich regeneriere allen Schaden. Oder wenn so super. Das kann als Handballer äußerst praktisch sein. Ja. Ich könnte noch eine Handballgeschichte erzählen, wo ich versehentlich mal gestolpert bin und beim Rückwärtsbewegen auf jemanden draufgefallen bin. Das, mit der schnellen Regeneration hätte ihm auch geholfen. Ein tragisches Opfer. Ja, seine Familie denkt heute noch dran. Ja, ich glaube, rückwärts laufen ist kein. Hat hinten keine Augen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob der mich auch vielleicht sperren wollte oder so. Ich habe es ja nicht gesehen, aber falls ja, war es eine dumme Idee. War nicht die klügste Aktion dann, ja. Ich sag mal, das macht er nie nochmal. Okay, so. Ja, so funktioniert es. Und dann kriegst du halt eine Anzahl deinem Attribut entsprechend Würfel. Und wenn du argumentieren kannst, ich bin jetzt im Wald und will Feuer machen, deswegen hilft mir meine Erfahrung als Pfadfinder, kriegst du nochmal 2 Bonuswürfel oder bis zu 5 Bonuswürfel extra, glaube ich. Je nachdem, wie gut das passt. Okay, wenn es passt. So, ja. Genau. Und als Pfadfinder würde jetzt, sage ich mal, sehr gut passen, würden es vielleicht 4 Würfel sein oder vielleicht sogar 5. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, waren nur jede 6 oder 5 und 6 Erfolg, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, aber so etwa war das System aufgebaut. Also ganz simpel, du hast halt deine 12 Sachen, die du selber definieren kannst, dadurch quasi in jedes Genre rutschen kannst und auch eine Bakterie spielen kannst, wenn du da Bock drauf hast. Das geht halt mit GURPS nicht. Ja, und dann knallst du da noch deinen Namen drauf auf die Karteikarte, gibt es noch ein paar, so eine 13. Karte, genau, gibt es noch ein paar Sekundärwerte wie Gesundheit, Angriff und so weiter, fertig ist die Laube. Mhm. Ja, also ich glaube, kann man auch gut für schnelle One-Shots und so nehmen, oder für unsere One-Pages halt, kannst du wahrscheinlich auch fast alles mitspielen. Klammer auf, bis auf die selber Erzählspiele sind. Aber genau, ja, deswegen ideal für den Schnellstarter. Dann würfel mal den W10. Ja. Wir haben da theoretisch 10 Leute. Fantastisch. Nehmen wir gleich die Hälfte, die 5. Das ist es sein Sohn. Jawohl. Ja, gleich nochmal. Die 3 ist. Ah, cool. Dungeon Title. Mhm. Das ist der Username. Der hat, oh ja, da freue ich mich schon, das nachher vorzustellen, der hat eine Ahorninsel gebaut als Karte. Hast du vielleicht auch im Gedächtnis? Ahornblatt. Das Ahornblatt als Insel, genau. Und dann halt auch so beschrieben. Fand ich auch sehr cool. Handlungsort. Möchte ich auch gerne mal verwenden. Mhm. Oh, da muss ich noch ganz kurz erzählen. Im Zuge der Corona-Krise gab es auch ganz viel Freimaterial. Ja. Unter anderem einer, der macht so Mini-Karten, die du auf Spielkarten draufkleben kannst. Da hat er, die hat er jetzt alle bei sich freigestellt. Das sind immer so, was weiß ich, 8 Street Markets, 8 mal Dörfer, 8 mal Landscape, also Landübersichten. Und was war es noch? Ach, und 8 Dungeons, genau. Die habe ich mir auch schon ausgedruckt. Klebe die jetzt auf Quartettkarten oder alte Spielkarten von ausgemusterten Spielen. Und ja, dann kann man die immer mal dabei haben oder benutzen. Finde ich sehr cool als Idee. Ja. Und so ähnlich würde ich seine Karte auch mal benutzen. Ja. Ja, kommt in die SL-Sammlung mit rein. So, das war der zweite. Und wer kriegt als drittes noch ein Fuck the System? Die 10. Die 10. Das ist einfach, kann ich mal umgucken. Das ist Friedrate. Naja. Jawohl. Wind, was mich nicht völlig irrt, einer der Folie aus, genau. Ne, der Winter TSTPC. TPK. Ja, es gab ja den ausnahmsweise mal den Winter 2-Page-Contest. Als Abwechslung. Ich habe auch schon wieder für den 9. noch eine sehr coole Kategorie-Idee, die das bisherige Prinzip etwas ändert. Für den 9. Für den 9. Winter. Achso, für den 9. Winter. Mhm. Ja. So, jetzt brauchen wir noch 5 Preise. Ja. 5 Preise für den Weihnachtspreis. Und da haben wir auch schon was parat. Dazu gibt es die restlichen Dungeon World Abenteuerfronten. Mhm. Das heißt, wir haben Fleisch zu Stein. Noch einmal. Wir haben 2x schwarze Schuppen und wir haben 2x Grauenfeld. Ja, das ist eine kleine Abenteuerhefte. Sehr cool gemacht. Sind im Prinzip das Dungeon World Format ist sehr besonders, also im Prinzip auch nur mit Dungeon World zu verwenden. Was ich sehr bewundere, ist, wie man auch große Kampagnen oder großräumige Dungeons quasi in so ein kleines Heft pressen kann, weil auch eine Ebene quasi nur eine Doppelseite braucht. Ja. Weil du da halt nur das stichwortartig beschreibst oder einzelne Besonderheiten beschreibst. Das ist schon sehr interessant gemacht, sollte man sich mal mit auseinandersetzen. Mhm. Jawohl, und jetzt können wir die 5 Dungeon World Abenteuer unter die Leute bringen. Ja. Wir haben 8 zur Auswahl, die bis zum Zeitpunkt sozusagen mindestens 2 Einsendungen hatten. Mhm. Nummer 1, die 5. Das ist der Herr Frenzer nochmal. Oh, jawohl. Die 2. Da Das ist Robin Hormel. Auch einer, der seit noch gar nicht so lange teilnimmt, aber seitdem sehr konstant dabei ist. Tolle Sache. Eins. Das ist F-Leder. Jawohl. Na klar, die. Warten wir schon. Genau. Ja, von Heldenherbst und. Ja. So, das ist. Meine Güte, was? Nochmal Kai Randami. Und wenn jetzt den W4 nimmst, dann hast du auf jeden Fall einen Treffer. Schon in der Hand gehabt. Oh, außer du wirfst ihn nicht aus. Oh, ist das alles anstrengend. Die zwei. Das ist Oliver Kersting. Okay, jawohl. Dann haben wir unsere 5. Glückwunsch. Dafür. So, und jetzt machen wir es ganz einfach. Jetzt haben wir quasi nur noch Preise. Mhm. Da gehe ich jetzt ganz oben hin. Wir würfeln durch. Nee, wir würfeln nicht. Wir ziehen einfach den jetzt noch vorhandenen Abenteuern, die hier liegen. Doppelte Seiten sind nicht drin. Die Zweitseite, wenn da irgendwie was draufsteht, die zählt ja nicht. Die legen wir so raus. Ja. Müssen quasi nochmal so ein bisschen durch. In dem Format, Dinner 4 ziehen haben wir auch noch nicht gemacht beim OPC. Genau. Wir sagen mal nicht die oberste, sondern nimmst du einfach erstmal eine raus und dann verteilen wir Daumen. Und ich sage aber erstmal, was es zu gewinnen gibt. Und die müsste ich wahrscheinlich auch gleich eintippen, weil sonst kriege ich das nicht mehr zusammen. So. Als erstes haben wir ein PDF von Dungeon World. Mhm. So, das bekommt. Ich starre zur Decke. Zack. Das ist so ein Lizenz-Agreement für Stock-Arts, was nicht zählt. Oh. Ja, das ist wieder mein. Man braucht das übrigens. Wir haben da versehentlich wohl die erste Version. Ich habe dem das, glaube ich, nochmal zurückgeschrieben, dass man da wirklich nur. Man braucht nämlich eigentlich nur drunter schreiben, irgendwie einen Satz hier aus der ganzen Lizenzvereinbarung muss unter dem Produkt drunter. Achso, Nicht die ganze Lizenz, aber gut. Stand auch beim. Das dürfte was sein. Jawohl. So, genau, hatten wir gerade den Namen, nämlich Oliver Kersting. Mannschaftssport für Fate. Genau, hat ja schöne Zonenaufteilung. Glückwunsch, das bin wieder typisch ich. Ich habe hier 100 Zettel in der Hand. Und damit soll man sowohl für DSA Iman umsetzen können, als auch die Amphorenjagd bei Splittermond oder Tanak bei Ultima Ratio. Er kennt Ultima Ratio. Sehr gut. So, genau. Und das schreibe ich jetzt gleich hier hinter, habe ich gesagt. Das heißt, ich mische nochmal durch für mich. Hier. Und ich schreibe hier nochmal auf DW PDF. Ja, und damit nochmal vielen Dank an System Matters, die uns mit viel Material für Dungeon World versorgt haben und dem Schatten des Dämonenfürsten auch einen der ersten Preise, die Luxusausgabe, einen der ersten Preise rausgehauen haben. Super, das stimmt. So, dann haben wir als nächsten Sponsoren den Sphärenmeister, der hat ja schon einiges von verlost. So, wir haben noch, das sagt mir gar nichts, ein Rollenspiel Sig the City in Between. Genesis of Legend. Ja, also. Das aber nicht aus dem Genesis-System? Also nee, das hat nichts mit. Nee, das wird mit Y geschrieben. Das hier war. Klassisch mit I. Genau. Wie sich gehört. Okay. So, ja, und das geht an? Ja, das geht an. Reicht so rüber. Herbst. In der Evergreen Arkologie. Eine Sprawl-Mission. Oh, für Sprawl also. Mhm. Genau, mit der Action. Sprawl. Ja, auch sehr schön angepasst mit den Action-Countdown, Beinarbeits-Countdown und so. Oh, hier, und auch mit Ahornblättern, gucke. Ja, ja, also schon gut gemacht. Wer hat's geschrieben? Dennis F. Okay. Ja, Dennis F. Muss ich mal rauskriegen, wer es genau war, aber das ist einer, der nicht seinen ganzen Namen verraten wollte. Dann machen wir das auch nicht. Dann haben wir noch das Rollenspiel High Plains Samurai Legends vom Sphärenmeister. Hm. Sagt mir jetzt auch nichts, klingt aber gut. Samurais gehen immer. Klingt gut, schmeckt gut. So, zack. Die Legende vom Herbstwald. Aha. Auch wieder für Geh nicht in den Winterwald. Diesmal eine, basiert auf einem japanischen Märchen von Dominik Ladek. Jawohl. Und sein zweiter Beitrag. So, dann sind wir beim Sphärenmeister durch. Mhm. Der insgesamt 5 Preise gestellt hat. Alle 5 größere Preise gestellt hat. Dankeschön. Jawohl. Auch Turnspiele war hier sehr großzügig. Titan's Grave. Wir haben ja vorhin noch was zu Fantasy Edge gesagt. Titan's Grave ist das Szenario von, ich wollte schon sagen, von Will Smith. Natürlich nicht von Will Smith. Was? Na, wie heißt denn unser Star Trek Jüngelchen? Ach, Will Wheaton. Will Wheaton, nicht Will Smith, genau. Ja, ja. Er ist ja sehr aktiv und Titan's Grave ist sein Fantasy Science Fiction Setting. Ich glaube, man kann es gut als Ideenbruch nehmen, zum Beispiel für Numenera. Oder halt tatsächlich Fantasy Edge damit spielen. Und die Kampagne durchspielen geht natürlich auch, aber ja, klang insgesamt nach einem coolen Ding. Ja, was gab es noch von Thronspiele? Mittelerde Rovanion. Oh ja. Ja, Mittelerde, kann man ja auch sagen. Da gab es ja Lizenzquerelen noch vor ein paar. Ja, es sah so aus, als würde es nichts Deutsches mehr geben. Und dann sah es so aus, als würde es gar nichts mehr geben. Genau. Und jetzt ist aber bekannt geworden, es gibt eine zweite Auflage. Auch im Englischen hat der Lizenzpartner gewechselt sozusagen. Von Uhrwerk zu Truant. Ja. Also bei Truant gibt es neben dem Abenteuer Mittelerde, der D&D 5 Version, dann auch wieder die klassische The One Ring Version. Demnächst. Genau. Da darf man gespannt sein. Ja, es wird beides tatsächlich parallel existieren. Ne? Also am selben Verlag. Am selben Verlag, ja. Ja, man darf gespannt sein. Ja. So, und das geht an. Ein bisschen weiter von hier hinten. Das ist ein Deckblatt. Ja, sehr gut. Das Deckblatt Sport hat gewonnen. Sieht nach Seite 2 aus, oder? Ritter der Herbstkönigin von Nathan Gray für Dungeon World. Das sind quasi... Ah. Ist ein Charakter, der Ritter der Herbstkönigin. Ah, okay. Hm. Und da füllst du ja immer so... achso, genau, Spielzug zu Beginn ist schon angekreuzt. Ja, den hat er schon. Und... Achso, ja klar, man wird Herbstritter, wenn man den aktuellen Herbstritter im Kampf besiegt und hat dann Zugang zu dieser Compendiums-Klasse, also so eine Art Prestige-Klasse sozusagen. Mhm. Kommt als Anfangsspielzug im Auftrag der Königin. Man kann also das erst Herbstritter werden, wenn man den alten Herbstritter besiegt. Ja. Das erinnert mich an, wie hieß dieses Rollenspiel, was wir nie gespielt haben, was wir aber immer spielen wollten? Ich den glaube, W30. Ruf des Warlock. Ruf des Warlock, genau. Ja, ich habe mich jetzt an Pendragon, weil da gab es, glaube ich, hat Daniel mal so ein ähnliches Szenario geschrieben. Da kommt das, glaube ich, auch her, ne? Mit dem. Also irgendwie kommt es mir jedenfalls bekannt vor als Märchen. Ja, jedenfalls kriegst du seinen Anfangsspielzug, wenn du auf Feen triffst, um die du quasi was bitten kannst oder genau eine ihrer Möglichkeiten nutzen kannst, sogar ohne Gegenleistung, wenn du den vollen Erfolg würfelst. Und dann gibt es halt noch verschiedene fortgeschrittene Spielzüge, die man halt mit Stufenaufstieg sich holen kann. Finde ich eine coole Idee auf jeden Fall. Schriftart ist ein bisschen anstrengend, aber ja gut. Ja, es ist so, so alt, so also ein bisschen Schreibschrift. Ne? Ja, genau. Ja. Dann haben wir noch von Trutwang Chronicles die Zauberweber. Das ist die Magieerweiterung, glaube ich, ne? Ja, richtig, genau. Jawohl, hier haben wir für Fiasco natürlich auch mal gern gesehen. Von Marius von der Force zum Thema Sport. Maka Muckis Machtkampf. Das heißt, 6x6 Tabellen für Beziehungen, für Antriebe, für Orte, für Gegenstände, um sein eigenes Szenario zusammenwürfeln. Also eine Fiasko-Kulisse. Die finde ich immer cool. Hast du schon mal Fiasko gespielt? Ich glaube noch nicht, oder? Nein, ich wollte das immer mal gerne spielen. Ich habe es tatsächlich schon. Wir hatten ja mal so eine Art Foren-Rollspiel gehabt. Mit Weihnachten. Genau, Weihnachten. Das habe ich verfolgt, aber nicht mitgespielt, aber ich fand das super interessant. Ausgearbeitet haben wir das da, ja. Das hätte sozusagen rauskommen sollen. Mhm. Ja, es wurde auch mal irgendwann im RSP-Blogs-Forum fortgesetzt. Die hatten eine ganz ähnliche Idee, da habe ich halt alles, was wir hatten, auch nochmal reingepackt, aber ist auch nicht fertig geworden. Also das ist schon teilweise, dadurch, dass das 36 Sachen sind pro Tabelle, also sprich 144 Sachen in Gänze, die sich alle um ein Thema drehen, muss man halt erstmal sich genau, man muss ja auch irgendwie Konflikte setzen und ja. Also muss irgendwie interessant sein, ne? Also ja, klar. Weil du legst denn ja, also hast dann typischerweise 3 oder 4 Mitspieler. Zwischen allen Mitspielern besteht eine Beziehung. Und dann hast du zusätzlich noch einen Antrieb, einen Ort und einen Gegenstand für die gesamte Gruppe. Je nachdem, wie viele Würfel denn noch übrig sind. Und ja, wenn da denn nur hier bei Macker Mukis Machtkampf mal ein paar vorzulesen. Cousine und Cousin, Physiotherapeut und Patient, Angestellter und Praktikant, Schmuggler oder ein Liebespaar. Oh. Ja, und das kommt ja alles, ne? Das, ja, das kommt alles raus halt dann, ja. Ja, ich meine, es ist ja auch jedes Paar verknüpft sich. Also so, kann es ja sein, dass jetzt von den Sachen, die ich genannt habe, 3 davon auf mich zutreffen. Ja. Dass ich ein Liebespaar mit dem bin, aber zudem quasi ein Schmuggler. Also. Ja, das fand ich halt damals in dieser Weihnachts-, also als wir das da ausgearbeitet haben. Also ich kannte das System bis dato hier noch überhaupt nicht. Hat da einfach mal munter mitgemacht. Und das las ich einfach schon so geil. Ja. Einfach, weil allein schon die Spirale, die sich daraus entwickelt, kann man ja schon daraus schon ein Stück weit ablesen. Genau, Ziel ist ja quasi so eine Abwärtsspirale, wie im Sinne so von so einem Coen-Brüder-Film zu machen. Ja. Das klappt wirklich gut und das mit den verschiedensten Kulissen. Und ich glaube, das ist ja gut gemacht. Können wir mal theoretisch mal ausprobieren. Ja, das hat mich auch so ganz furchtbar an meine eigene Familie erinnert. an einen Weihnachtsabend. Der auch dann so ein bisschen eskaliert ist. Und mein Vater unter anderem seinen Führerschein verloren hat. Aus bestimmten Gründen. Ja, also das passt also wie Faust aufs Auge. Von daher, ich würde das auch gerne echt nochmal spielen wollen. Ja, genau, hier steht Erzählspiel. Ich finde, das trifft sehr gut. Ne? Das soll das nicht abwerten. Aber man spielt halt nicht nur seine Rolle, sondern man spielt ja auch gleichzeitig, man muss das mit so ein bisschen mit so Regisseursperspektive machen. Man muss ja andere einbinden, etc., etc. Mhm. Also deswegen finde ich schon, also den Begriff Erzählrollenspiel dafür passend. Das macht sehr viel Spaß und genau dafür ist es ja auch denn da. Ja. So, das war genau. Haben wir eigentlich den Namen genannt, wer gewonnen hat? Marius von der Forst nochmal. Trage ich hier auch schon ein. Das waren die Trutwank Zauberweber. Genau. Dann haben wir jetzt von Erdenstern 2 CDs Immortalis. Oh ja. Jawohl, wer kriegt die erste? Das verrate ich dir nicht. Du liest es vor. Ein Szenario für Kill von Simon Striethold. Inspiriert durch Blade Runner und die Werke Kafkas. Oh, ja, eine gute Kombination. Ja, Kill ist, also Q-U-I-L-L. Quill, dann wahrscheinlich. Aber ich glaube, der Witz ist, dass man es Quill ausspricht, aber okay. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das ein Briefrollenspiel, beziehungsweise ein Textrollenspiel, wo du selber Texte schreibst. Also ein Solo. Ich glaube, das auch von System Matters. Das hattest du, ja, genau. Das hattest du mir, das wollten wir auch, glaube ich, mal, oder das hattest du mir mal ans Herz gelegt, so als Solo-Rollenspiel. Ja. Wäre eigentlich noch ideal für Corona, ne? Genau. Ja, mal überlegen, ob ich das nicht nochmal eine Bestellung an System Matters aufgebe. So, und die zweite CD. Ja. Geht an. Das ist ja. Nee, das ist doch nicht die Pilz. Ja. Es ist die Herbsthexe. Ein Pilzmonster für herbstliche Wälder. Von Sören Heinsohn. Erinnert mich so aus der Perspektive gerade an was ganz anderes. Ich weiß leider an was. Ja, das kann ja jeder selber herausfinden und bitte nicht in die Kommentare schreiben. Ja, cool. Herbsthexen sind riesige, bauchige und entgegen ihres Namens geschlechtslose Pilze, die in der Herbstzeit ihre gewölbten Stiele öffnen. Ne? Okay, das war auch so. Ja. Haben wir hier wieder verschiedene W6-Tabellen. Sieht sehr interessant aus. So. Wir haben von Leeds Games RPG. Haben wir den Namen genannt? Sören Heimsohn? Ja. Okay, ich hab's echt nicht verstanden. Der hat uns einmal das Schwarze All Dasa als Hardcover gegeben. Günther Leeds kennt man von bei Uhrwerk Bergungskreuzer Möwe. Das heißt, das war Deutschland in den 80ern schon überflutet im Norden. Man spielt da in der Bergungskreuzer in bester 80er-Jahre-Manier als ein Thema. Und das andere Thema ist halt das Bergen auf dem Wasser von anderen Schiffen, von Schätzen unter Wasser, die halt, was weiß ich, in Bremen oder Hamburg oder irgendwelchen Dörfern untergegangen sind. und was es nicht alles so für Probleme auf dem Wasser geben kann. Okay. Ja, das war da. Dann hat er für Promethon ist ja auch noch was geschrieben, was noch fern veröffentlicht ist, aber es gab natürlich schon Kickstart und Geld. Selbstverständlich gab es das vorher. Er hat das auch schon seit Jahren fertig, aber gut, Promethon. Die Druckerei ist halt schuld, ja. Das war ein, ja, so ein Urban Fantasy-Ding, meine ich, wo man gegen, ja, im Prinzip schon im, ja, nicht Spätmittelalter, es muss eher so Renaissance, weiß nicht mehr genau welche Zeit, ich meine nach dem Mittelalter, man verbindet sich dann zu irgendwelchen, es geht darum quasi Vampire und Werwölfe und so weiter abzuwehren, aber ich glaube mit einem guten Kniff oder Twist, den hat er da eingebaut. Das klang sehr interessant, hätte ich auch gerne mal gespielt, wie gesagt, für Savage Worlds, dafür super geeignet. Mhm. Und dann hat er nochmal Solo gemacht, halt das Schwarze All. Wenn ich mich recht erinnere, war das tatsächlich eine Schwarze Auge Space-Parodie. Ja. Das haben sie dann als eigenes, eigenes Projekt durchgezogen, als eigenen Kickstarter, und es ist ja auch schon längst erschienen. Ne? Was soll man dazu mehr sagen? Also, wer kriegt es denn hin? Ja, da kommt darüber freuen. Nochmal Kai Trandami darf sich freuen mit seinem Herbstzeitlos. Ja, ein Szenario im deutschen Herbst, also klug gewählt. Also, weil wir sagen ja mal, ja, darf auch der Begriff Herbst muss ja irgendwie ausgelegt werden, und ja, klar, das heißt ja deutscher Herbst, wenn man von der RAF spricht. Richtig, ja. Und das als, deswegen habe ich auch gerade unten die Zeichnung auch komplett dran erinnert. Ja. Genau, und als xoloides Szenario, interessante Sache auf jeden Fall. Ach, und oben ist auch noch das Logo von der. Die Charaktere, teils RAF-Sympathisanten, teils Geiseln, haben sich nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem alten Lagerhaus verschanzt. Ja, klingt nach einem guten, nach einem guten One-Shot für Cthulhu, sag ich mal. So, aufschreiben noch. Der wird sich wahrscheinlich auch sehr drüber freuen. Vermutlich kennt das vielleicht sogar. Von Rudi Games, die Österreicher, die machen Brettspiele. Also machen nicht nur Brettspiele, das sind eigentlich immer interaktive Brettspiele. Das heißt, man braucht sein Smartphone dazu. Hm. Mhm. Da haben sie, das ist glaube ich ihr Hauptbrettspiel, Leaders. Verlosen sie einmal. Okay. Den wollen wir mal schauen, wer das gewonnen hat. Ja. Nicht wahr? Wenn du mal schauen magst, bitteschön. Ebenfalls eine Kompendiumsklasse, diesmal von ja. Robin Hormel, das fallende Blatt. Ja. Mhm, okay. Ich gucke gerade irritiert, weil nicht bei allen hier diese Mechanik von über 10, 7 bis 9 und unter 7, also 6 und niedriger beisteht, aber okay, ja, hat auf jeden Fall wieder seine Spielzüge, die man halt zusätzlich zu seinen eigenen dann lernen kann. Dann den Namen noch hinschreiben. Und weiter geht's mit Scherbenland. Ja, ebenfalls cooles kleines Projekt. Diesmal von den Vögten. Also Judith Vogt und ihr Mann. Ach, das war, glaube ich, Links-Podcast, ne? Ja, Judith Vogt macht auch einen Podcast, nämlich den Genderswap-Podcast. Aber sie ist, glaube ich, eher für ihre DSA-Bücher und andere Fantasy-Bücher bekannt. Ihr Mann ebenso, der dann ein bisschen stärker im Rollenspielbereich noch tätig ist. Und zusammen haben sie einen Gunpowder-Roman geschrieben. Und der Hintergrund dazu bildet das Scherbenland. Und das gibt es jetzt auch als Rollenspiel in der Fate-Version. Mhm. Und ja, darüber darf verlagslos, haben sie also wahrscheinlich die beiden gespendet. Freuen. Sieht irgendwie leer aus. Ja, das ist wieder eine Lizenz. Sehr gut. So, dann in dem Fall hier. Ja, also wir erlauben ja immer, die Lizenz halt nicht aufs Blatt zu schreiben, sondern aufs Folgeblatt. Deswegen sind hier ein paar Lizenzen dazwischen. Ja. So, diesmal haben wir den Gunner für PBTA, also Play by the Apocalypse. Nee, Powered by the Apocalypse. Mhm. Von S. Schulz und Felix Thoma. Achso, und ist für Cyberpunk-Settings gedacht. Oder also da eingereicht. Ja, ist diesmal eine Grundklasse, hat also deutlich mehr Spielzüge. Das heißt, genau, die Spielzüge für die Stufen 2 bis 10 und 6 bis 10 noch dabei. Charakteristische Waffe kann man sich jetzt dann wählen. Mit zwei Verbesserungen, ja, schon. Ja, taugt, glaube ich, was. So. Ja. Ja, Mantico war auch fleißig. Oh. Mhm. Wir haben verschiedene Spielbücher und los geht's in den Fängen der Seehexe. Ja. Da darfst du dann schmökern. Die Jenniko. Das ist einer der Schreiber von Die Six Ideas, wenn ich mich jetzt nicht, hoffentlich nicht täusche. Achso, oder etwas für Cyberpunk 2020 gemacht, ganz klassisch. Oh ja, alles klar. Hacker-Wettbewerb. Ja gut, kann man, glaube ich, leicht anders auch einsetzen. Ja, Night City klingt sehr nach Cyberpunk. Mhm. Dann haben wir ein Spielbuch, den ersten Teil von Einsamer Wolf, Flucht aus dem Dunkel. Oh, sehr geil. Wird auch gerade wieder als Forenspiel angeboten bei uns. Ja, also nicht Flucht aus dem Dunkel, aber Einsamer Wolf. Und das darf lesen. Machst du da mit? Nee, ich glaube, du bist nicht da. Noch nicht gemeldet, aber ein Spieler geht noch. Vielleicht. Also vier sind schon. Schade, dann ist voll. Mhm. Für Schatten des Dämonenfürsten. Das Blatt der Herbstkönigin. Ja, quasi ein magischer Gegenstand. Ja. Ein Gegenstand, sagen wir so. Von Nathan Gray. Auch einer, der regelmäßig bei uns teilnimmt. Ja. Ja, schon zweimal gewonnen jetzt, ne, glaube ich. Also diesmal schon ein zweites Mal gewonnen, genau. Und ich meine, er hat auch die Jahre davor immer wieder, war er dabei. Mhm. Achso, und dann noch gibt es als drittes Spielbuch, ist relativ dick, die Invasion der Normannen. Ein historisches Spielbuch. Oh, geil. Das kommt. Das ist Björn Nohns. Time's Up, ein One-Pager von Björn Nohns. Jo. Jo. Genau, also hier erwähnt er mit, was man das alles spielen kann. Mit How to be a Hero, Savage Worlds. Jo, und dann kriegt ihr noch so ein Setting von Talenten. Ja, finde ich immer ganz gut, wenn man sowas auch dazu schreibt, bei was allgemein, mit was man es gut umsetzen kann. Ja, ein guter Hinweis dann nochmal, ja. So, dann haben wir die Anthologie, Blutroter Stahl. Ah, die habe ich unter anderem mitgemacht. Die habe ich auch zu Hause. Ja, stimmt. Jetzt, erste Auflage kam ja raus bei Prometheus Games. Die zweite Auflage, die man jetzt auch ohne Probleme im Handel bekommt, ist raus beim Antikoro-Verlag. Mehr sage ich nicht. Damit ist auch alles gesagt. Ja, wer bekommt es denn? So, das Szenario heißt Blätterregen. Name steht ja nicht drauf. Muss ich noch rausfinden. Dann. Damit sind wir durch. Ach nee, eins haben wir noch. Nämlich der Roman Das Relikt der Fladrea. Und da sagt mir jetzt mal nichts von Manticore. So, der ewige Herbst von René Krämer. René Krämer. Der Blumenritter ist inspiriert durch den Flower Knight von Kingdom Death Monster. Also eines der fettesten Brettspiele, die es überhaupt gibt. Kingdom Death Monster? Kennst du das nicht? Nee. Also dagegen ist... ich habe ja Frostgrave und so schon... Shadow of Brimstone, ein Kindergeburtstag, sowohl was Umfang der Figuren als auch Geldinvestitionen angeht. Wirklich, also okay. Kingdom Death Monster ist, glaube ich, das Grundpledge irgendwie bei Tausende und Euro. Was? Ach. Und du kannst da mehrere Tausend Euro investieren in... Und das hat eine Zufallsmechanik, die auch sehr, sehr reizvoll ist. Also ich habe das mal als Forenspiel gespielt und du kommst halt als auf so einer Ebene an, ja, mit ja, so einer Art Arena mit teilweise schon zerbrochenen Scherben und hast quasi kaum was am Leib und dann greift dich halt so ein Löwe an. Und ich muss halt erstmal irgendwie beikommen. Dann hat vielleicht einer noch einen Speer oder du kannst halt so eine angebrochene Scherbe oder irgendwas nehmen. Und ja, also schon mal sehr fieser Kampf, wenn du den überlebst, kommst du halt in so ein Dorf mit Leuten, die auf genau dieselbe Art da hingekommen sind und sich auch an nichts mehr erinnern. Und dann versuchst du da so langsam mal eine Zivilisation aufzubauen. Kannst dir mal aus dem Pool von Leuten dann wählen, die jagen gehen, die dann halt nochmal in so einen Kampf geworfen werden. Okay. Mhm. Und da kannst halt, gibt's halt hunderte, oder nicht hundert, aber gibt's halt viele verschiedene Einstiegsmonster. Du kannst halt sagen, statt gegen Löwen möchte ich Antilopen jagen. Was nach einem guten Plan klingt, aber die sind auch sehr gefräßig. Ja, sind auch verkappte Karnivoren. Ja, ich glaube, die können sich so seitlich aufklappen in der Maul oder so. Also okay, das sind keine gewöhnlichen Antilopen. Nein, okay. Das merkt man spätestens, wenn sie einen gefressen haben. da haben wir mal zwei Kämpfe durchgewirbelt insgesamt und uns hat halt vom Hintergrund sehr interessant, was da alles passieren kann. Dann würfelst du aus, dann kriegt der und der ein Kind oder so. Dann musst du dich verschiedene Entscheidungen treffen. Also tolles Brettspiel. Ja, sieht auch sehr gut aufgebaut aus. Und wieder, besteht im Prinzip aus drei Szenen, ne? Und ja, ein bisschen Zufall drin. Macht auf jeden Fall was her. Wir haben. Soll ich mal speichern? Und dann geht es mit Zauberfeder weiter. Die haben auch einiges gespendet. Mhm. Und zwar das Sachbuch Steampunk Soldiers. Das bekommt von mir für wer Pulp mag eine extra Empfehlung. Da sind richtig schöne, palpige Soldaten drin. Das geht los mit in Häkchen realistisch wirkenden Soldaten, die so um die 1800 bis Erster Weltkrieg ungefähr so existieren könnten. Aber zum Schluss sind das echt sehr, sehr wilde Steampunk-Typen mit sehr viel, ja, auch so eine Art Cyberware und so weiter. Also da kann man echt tolles, da hast du halt quasi immer so eine Doppelseite für einen Soldaten. Da werden russische Sturmtruppen und was weiß ich, was da nicht alles erklärt wird. Cool. Ja, an wen geht's? Ja, geht an. It's your turn. Nochmal Robin Hommel haben wir wieder dabei. Jawohl, die Glücksfee hat wieder zugeschlagen. Der diesmal eine Geschichte mit Spielzügen für Dungeon World gebaut hat. Ja, Dungeon World ist Spaß. Liebt, also ich glaube, wir könnten das schon aus dem Winter auch ein bisschen ein eigenes System Matters-Fanzine machen. So, den bildbaren Game of Thrones die Storyboards. Ja, den habe ich auch tatsächlich liegen. Staffel 1 bis 5. Er ist, glaube ich, für die erste Staffel. Ja, muss man schon sehr Game of Thrones interessiert sein, um das. Ja, das ist zwar. Ist aber ein tolles Teil. Aus der 6. Staffel haben wir das alle. So, geht an. Ja, aber selbst wenn du Game of Thrones geguckt hast, sag ich mal, kannst du nicht unbedingt was mit dem Storyboard. Da musst du schon echt Fanat in die Serie sein, um dich dann für sowas noch zu interessieren. Ist nicht uninteressant, ne? Aber es ist halt kein Comic. Ja, oder halt, wie man halt generell interessiert sein darin, wie Serien entstehen, Filme entstehen. Genau, wenn du an sowas interessiert bist, das ist ein super, super Teil. Ist auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wertig, aber es ist schon sehr speziell. Und darüber freuen darf sich nochmal Robin Hobbit. Ja, der hat natürlich okay. Drei Sachen eingereicht, offensichtlich. Habe ich auch alle drei gezogen. Brav, ja, wie ich bin. Wahrscheinlich wird da auch nicht viel übrig bleiben. Also ich glaube, von Preis das... ja, wir hatten Robin vorhin nochmal bei den mehrfache Einreichungen ja auch gezogen. Zu Recht. Offensichtlich. So, Lab. Einstieg ins fantastische Hobby. Ja. Ein Sachbuch. Das bekommt. Etwas mit einer Ente drauf. Björn Nohns. Thanksgiving, a Goose Game. Oh. A Goose Game. Goose Game gibt es tatsächlich auch als PC-Spiel. Das heißt zwar nicht so, aber. Die Spielerinnen übernehmen die Gänse. Ihr Ziel ist, dass dieses Jahr kein Truthahn gewinnt. Yeah. Ja, ganz mit Self-Schulz-Regeln, ne? Sehr cool. Kann noch ein lustiger Thanksgiving-Aktion sein. Ja. Das Kochbuch Zauber auf der Küche. Zauber auf der Küche? Ja. Okay. Die Rezepte darf nachkochen. Joachim Leiphammer. Ja, viel Spaß. Der ein Kurunenkämpfer-Sortiment zurechtgestellt hat. Das heißt, wir haben drei NSCs. Mit jeweils einem Plothook. Genau, für verschiedene Fantasy-Settings. So, dann haben wir noch zwei Münzsets. Das erste davon, das Münzset Zauberer. Und das zweite sind Zombies. Wer gewinnt den Zauberer von uns dran? Ja, mit diesen Münzen darf bezahlen. Das sind, glaube ich, immer 20 Kupfermünzen, 4 Silbermünzen, eine Goldmünze. Und zwar aber sind cool gemacht. Also, ich habe mir die Cyberpunk-Dinger davon. Für den Verkauf mal bestellt, um mal zu sehen, wie die sind. Das sind, ja, die habe ich auf der Messe Essen schon mal gesehen. Die haben die da immer für 1 Euro das Stück verkauft und das ist ein toller Hersteller. Ich glaube, ich meine, es war Polen, ich weiß es nicht ganz genau. Und Zauberfeder macht davon so Münzsets, ein bisschen günstiger. Ich glaube, 25 Münzen kostet um die 20. Und Ja, das sind coole Pakete. Also fürs, wenn man originelle Larvenmünzen haben will, oder man kann sie halt super gut als Spielchips nehmen. Ne? Ja. Die machen da echt was her. Gut, wir haben Sowjetpunk für Cyberpunk 2020 von Jeniko. Nochmal. Anyway. Sowjetpunk. Und das Labmünzen-Set Zombies. Ja. Darüber, da komm schon, darf sich Künfte freuen. Nick Dyson. Nick Dyson sieht nach Earthdawn aus von hier. Nein, es ist Deadlands. Ach, Deadlands. Und zwar ein ganz konstanter Einreicher von Deadlands-Szenarien, den man auch immer ganz hervorragend für Old Slayer Hand benutzen kann. Und der auch manchmal sehr weit vorne dabei ist. Mhm. Also hat er echt tolle Sachen teilweise gebaut. Ja, das war's beim Zauberwieder Verlag. Aber da die Verlage nicht alphabetisch sind, geht's weiter. Wir haben von Christian Günther himself, das ist der Cyber von Christian Günther auf jeden Fall. Gibt es irgendwie noch einen? Genau, wir haben noch den Grafiker Christian Günther. War das nicht da? Ja, auf jeden Fall gibt es zweimal das E-Book Under the Black Rainbow. Hatte ich mir schon noch mal kurz durch hier. Genau. Wenn du jetzt originellerweise zwei verschiedene Personen ziehen könntest, wäre es optimal. Ich gebe mein Bestes. So, Nummer Uno. Ja, es hat keinen Namen. Also es hat keine Überschrift, es hat steht kein Name drauf. Aber wir schreiben das Jahr 2076. Überbevölkerung, enormes Wachstum und Umweltverschmutzung. Und das sieht so aus wie eine Raumstation, eventuell mit Weltraumfahrstuhl. Acht Mann und Frau starke Crew der Plattform 45B ist schon seit 7 Wochen im Einsatz. Zwischen ein eingespieltes Team. Gut, muss ich rauskriegen. Ja. Und das zweite Szenario. Das zweite Szenario. Der zweite Winner. Ja. Die Cyber Bowl. Oh ja. Das sind 20 Missionen im größten Stadion des Sprawl. Also nochmal für Sprawl. Und das ist nochmal Dennis F. Den hatten wir vorhin schon zu Beginn, ja. Genau. So. Dann haben wir noch vom Heinrich Tüffler Verlag. Das letzte Startpaket Ultima Ratio. Und das erhält sich da radioaktiv Zeichen. Kesselrennen, ein Sektor für Mutant Year Zero oder auch Null. Kein Einsendername drauf, aber immerhin hat es einen Namen. War's mal alles spannend. So, dann kann ich nochmal sagen, das Paket für Ultima Ratio bestimmt aus dem Regelwerk 2.0, das Lukianische Reich und dem Erzählschirm. Lukianische Reich vermutlich die zweite Auflage. Sehr cool. So, Manifest Games. Die FUKs haben wir schon verlost. Aber wir haben noch zwei PDFs von No Return System. Dem Zombie. Ich glaube, Aliens kommen auch vor. Also wildes Mischmasch. Zombies und Aliens und Nazis gehen immer. Ja, das erste PDF geht an Björn Nons. Jo. Mit Pferdewetten, Mafiosis und Intrigen. Erneut Spieler mit Savage Worlds. Und das zweite. Willkommen. Der Krähenturm. Ach genau, das ist der Schauplatz fürs Herbstlande-Rollenspiel. Da steht der Name nicht drauf, aber den weiß ich zufällig noch. Das ist G-Labs. G-Punkt-Labs. So. Von Pro Indie haben wir noch was. Mhm. Nämlich das PDF zu Itras B. Da fehlt das T. Egal. Also hier. Oder ist es doch Itras B? Ich glaube, sie ist Itras. Ja, glaube ich auch. Das norwegische Erzählrollenspiel. Und sieht nach Deadlands aus. Es sieht nach Deadlands aus und es ist Deadlands und es ist Nick Dyson. Und das andere PDF ist der Sprawl. Hatten wir schon einige Szenarien zu. Und dann kommt gleich nochmal der Dank. Ah ja. Was auch. Pro Indie, kleiner Verlag, trotzdem immer mit dabei. Ja, super. Auch wenn es jetzt PDFs sind. Aber PDFs sind... Also es ist so, dass manche auch tatsächlich PDFs lieber haben. Ja, hier haben wir ein Szenario für Starcrossed. Steht jetzt der Name nicht drauf. Schreibe ich einfach mal Starcrossed drauf. Und wie das ist denn das, Jungs? Das ist echt interessant, wie so die Entwicklung über die Rollenspiele, was eingereicht wird, vermehrt und so. Was ist denn das echt beliebt? So, und apropos Leute, die uns Sachen geben. Das sind diesmal zwei anfassbare Romane. Das war von Peter Hohmann, Dunkle Echos. Und der zweite ist Feywind. Also, André hat ja sehr viel Kontakt in diese Autorenszene. Finde ich immer super, dass da die Leute auch so dabei sind, obwohl es ja nicht ihr Kerngebiet ist. Wobei das ja auch oft häufig Ex-Rollenspieler sind. Also finde ich jedenfalls super. Ja. Dunkle Echos geht an Christian Hager für Buntes Laub, eine Episode für kleine Ängste. Ja, sehr cool. Und der andere Roman, Feywind, das ist glaube ich der neue von ihm. Geht von J. Hoffmann. Das wird gerade überlegen, das Bundle haben wir einmal verlost. Das heißt, ein zweites Mal können wir es noch. Richtig? Ja. Ja. Ja, das zweite Bundle von Herbstlande geht an. Nochmal ein Szenario für Kill. Nämlich von Simon Striethold. Ja. So. Pegasus auch dabei. Zweimal das Shadowrun Grundregelwerk zur aktuellen Nummer. Sehr cool. Ist wäre auch, hätte ich auch durchaus den Hauptpreisen verlost. Es ist bloß so preisgünstig, deswegen habe ich es jetzt. Aber es ist natürlich echt. Ja, für 20 Euro oder kann man echt. Echt ein wertiges Teil. Ja. Also kann man nichts. Kann man nichts sagen. Das sieht mir nach einer Lizenz aus, ja. Okay. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen weiter unten. So. Da haben wir. Die Flucht aus dem Kessel. Kesselrennen, Flucht aus dem Kessel, okay. Steht kein Name drauf, deswegen. Ja, viel Spaß mit Shadowrun. Zweite. Das darf lesen und spielen künftig. Ah, es ist die Aaron-Insel. Ah. Mit Feldlingen und Herbstlingen. Und die war von Dungeon-Teile. Dungeon-Teile. Dungeon-Teile. Also bei Dungeon-Teile gibt es demnächst mehr. Cyberpunk-Teile. So, das war Pegasus. Saburi haben wir auch schon. Die Redax Fantastik. Jawohl, die hat auch noch was Tolles. Spendiert nämlich eine CD ihrer Master Survival Packs. Die volle Ladung. Ich meine, da sind es mittlerweile 10. Auf jeden Fall alle Ordner der Master Survival Packs drauf, alle Karten. Mhm. Das sind ja jeweils mal 50 bis 80 Stück. Ja, war damals eine tolle Idee. Ja, klar, heute sind... Also wenn man schnell eine Karte braucht, kann man auch da super zugreifen. Sind vielleicht ein bisschen einfach. Also es gibt coolere Karten, aber dafür haben sie halt verlässlich viele. Und auch für verschiedenste Szenarien. Ja, wenn das bis zu 80 Karten sind, dann kann man da ja echt nicht... Ja, demzufolge müssten das fast 500 Karten sein hier. Ja. Lobgeschichten. Das geht an... Klaus Westhoff. Ja. Dann kommen wir vielleicht demnächst eine Rezi dazu lesen. Ihm die Karten gefallen. So, New Hong Kong Story haben wir. Das heißt, wir sind durch. Wie viele sind denn noch übrig geblieben? Wie viele Blätter? Wir haben. Ich sortiere jetzt mal die License Agreements hier raus. 11. Das sind doch 11 Szenarien, die ohne Preis. Schade. Dass wir mehr Preise einsammeln im nächsten Jahr. Ja, aber kann man sich in der Tat schon mal in den Kalender schreiben quasi. Schreibt uns einfach an im November, sage ich mal, dass ihr einen Preis für den Winter-OPC übrig habt. Wir würden den gerne mit verlosen, warum nicht? Ja, klar, können wir doch machen. Und ja, wäre schön, wenn wieder quasi jeder einen Preis kriegt. Ja, ansonsten sollte es ja dieses Jahr eine Tombola geben auf der Conventus Leonis auf der 25. Und ja, Die Riesentombola. Ich habe die Preise eingesammelt oder ich habe auch schon einen Teil abgespeichert quasi. Jedenfalls hoffe ich da immer noch drauf, dass es irgendwann stattfinden wird. Ja. Und das Geld, was da umgesetzt wird, möchte ich komplett der Szene wieder zur Verfügung stellen. Schon in Projekte, die mir quasi am Herzen liegen. Das eine ist zum Beispiel der gratis Comic-Tag, der musste dieses Jahr bei uns ausfallen. Einfach weil die Investitionskosten zu hoch sind für das, was da wieder reinkommt. Also dadurch, dass ich kein Comic-Händler bin, ist das halt schwierige Geschichte. Und jetzt hat der Großhändler auch noch Panini gestrichen. Die unter anderem die D&D-Comics, aber auch sämtliche Marvel- und DC-Comics machen. Also schwierige Lage. Aber ich würde es halt im nächsten Jahr gerne wieder anbieten. Ja, und letztes Mal hatte ich das zum Beispiel auf dem Brot und Spiele angeboten, alles ausgelegt. Und dann kommen genau. Da tatsächlich auch mal mehr Leute vorbei. Der ein oder andere probiert dann auch mal aus, Rollenspiel zu spielen. Also von daher fand ich das eigentlich eine schöne Aktion. Jedenfalls das letzte Drittel ist eigentlich quasi für das GK-Patronat bestimmt. Und das da wiederum würde ich als allererstes mir für den Winter-OPC was basteln lassen. Nämlich hätte ich gerne ein Winter-OPC-Verzeichnis, wo sämtliche Einzelblätter drin sind und man dann suchen kann, zum Beispiel nach System oder Stichwort oder Autoren, und das dann halt entsprechend aufgelistet kriegt. Es gibt für Dungeon Slayers ein sehr schönes Vorbild. Ach, der Slayers Pit. Der Slayers Pit. Mhm. Wenn man sowas hinkriegen würde, fände ich das super. Genau, und ich sag mal, ich habe jetzt so die Vorstellung, wir haben einen Bekannten, der noch studiert Informatik. Die kriegen ja ab und zu Hausaufgaben und sowas. Und vielleicht könnte man die Programmierung von so einer Website mit einer Hausaufgabe von denen verbinden. Ja. Und gleichzeitig dafür einen gewissen Betrag, ich sag mal, mir schwebt persönlich so 200 Euro vor, darauf aussetzen. Ja, das ist so meine aktuelle Zielrichtung, die ich damit verbinde, mit dieser Verlosung. Und früher oder später werden wir aber wahrscheinlich auch bei Patreon sein. Ja, das und ist dann das nächste Ziel. Für so ein Projekt sammeln, kann natürlich auch zum Beispiel das mittlere Drittel ist gedacht für den gratis Rollenspieltag, dass wir da mal was einreichen. Ja, auch dafür würde sich das eignen. Also ja, also ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir das Regelsystem von Barts and Babes mit in den Topf schmeißen können. Ja, wollen wir mal sehen, ob es unter DS4 realisierbar ist. I hope so. Das ist ein ganz gemeiner Hint jetzt nämlich. Mhm. So, ja. Das heißt, wir können uns jetzt von dem diesjährigen Winter-OPC endlich verabschieden. Ja. Ja, vielleicht noch mal letzten Hinweis. Und zwar wurde gesagt, ob jemand wollte Feedback zu seinem Abenteuer haben vom Winter-OPC. Und das ist... Also wir haben es die paar Jahre lang gemacht, dass immer die Joren Feedback gegeben haben zu den Abenteuern, die sie in die Tops geschrieben haben. Aber auch das ist natürlich für die eine relativ große Aufwand. Und im Prinzip kam da nie irgendwelches Feedback zu dem Feedback. Also als das jemand interessiert hat oder wie auch was nützlich fand oder wie auch immer. Und man muss halt bedenken, wir versuchen unser Paket zum Gratis-Rollenspieltag zu schnüren. Deswegen sind wir da zeitlich limitiert. Auch die Zwischenschritte, wie das alles in Kategorien zu verpacken und weiterzuleiten und die Leute anzuschreiben, es dauert trotzdem dann halt mal eine Woche, bis man das gemacht hat. Das heißt, wenn der Rollenspieltag Anfang April ist, ne, dann ist halt Februar, März Zeit. Also sagen wir mal, haben die Juroren 8 Wochen im Schnitt. Beziehungsweise fangen ja schon im Januar an, müssen aber irgendwann im Januar, Februar, März fertig sein, weil wir dann irgendwie, die müssen ja zusammengepackt werden in richtige Reihenfolge und ein bisschen, da sind ja nicht viel layoutet, aber ein bisschen ins Layout stecken wir auch rein. Und ja, also demzufolge musst du in 8 Wochen 50 Sachen lesen, vorsortieren, die eine Reihenfolge bilden. Das ist schon, dass sie das alle so klaglos machen und immer zuverlässig ist, da bin ich schon sehr dankbar. Wir wechseln ja mittlerweile auch wirklich jährlich aus. Einerseits, damit andere Leute eine Chance bekommen, und wir wollen auch niemanden überlasten. Also man hat schon gemerkt, als wir zum Beispiel diese 80 Einsendungen hatten, dass nah an die 100 ging, das war schon ein Prozess. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo André danach ausgesetzt hat, weil es einfach so viel Arbeit ist. Und ja, er hat geschrieben, er steckt da hunderte von Stunden Arbeit rein. Oder also mehr als 100, so hat er es geschrieben. Jetzt nicht hunderte unbedingt, aber das kann ich von mir ähnlich sagen. Und weil Winter OPC ist ja, du musst halt auch Werbung dafür machen, musst die Leute anschreiben. Einer muss Kontakt zu den Verlegen halten, einer muss die Feedback auf, wenn die was einsenden. Ich bin da zwar immer sehr knapp, trotzdem kostet es halt Zeit. Also ich habe jetzt zum Beispiel den, wo wir die Stockart-Lizenz hatten, das habe ich halt auch als Feedback geschrieben, dass es die nicht braucht, sondern er es auch so und so machen könnte. Ja, also schon nicht ganz ohne, klar, da ist gewaltig viel Aufwand hinter. Ja, und deswegen ist halt einfach aus meiner Sicht, ja, und dann war die zweite Forderung, dass aus seiner Sicht jeder so ein Szenario schon gespielt, also dass die Juroren jedes Szenario gespielt haben müssten, um das bewerten zu können. Ja. Und ja gut, also erstmal ist die Forderung natürlich total unrealistisch. Also ich weiß nicht, wie viele Spielrunden hast du im letzten Jahr? Waren es mehr als 50? Nee. Ja, also ich glaube kaum einer hat pro Jahr, also ich käme vielleicht auf 50 Spielrunden, aber ja, dass ich jetzt jede davon mit einem Winter-OPC-Szenario verbringen möchte, also da sind bestimmt viele Spannende dabei und ich werde auch das ein oder andere spielen, aber jedes geht halt nicht. Das zweite ist, ein Spielerlebnis ist ungleich mit dem, was da geschrieben steht. Du kannst aus einem schlechten Abenteuer kannst du total viel Spaß mit haben und wenn du kreative Spiele hast und ein paar eigene gute Ideen oder gerade gut drauf bist, kann das der tollste Abend werden überhaupt. Wenn du ein grandioses Szenario auch versemmeln kannst, weil du gerade in schlechter Stimmung bist oder deine Spieler einen harten Tag auf Arbeit hatten und gerade keine Laune haben. Das heißt, das hat ja das Spiel, dieser Szenarien ist eigentlich ein schlechter Indikator dafür. Da fehlt dann auch, die so ein bisschen die Objektivität dann ja halt auch, weil dafür sind die Faktoren aber dann zu vielfältig. Genau. Die dann mit einfließen. Und man darf nicht vergessen, nicht alles sind Abenteuer, es sind ja auch NSCs dabei. Genau. Das heißt, deswegen, also mir persönlich, ich habe ja mal gesehen, auch wie andere das machen, man kann ja auch einen Bewertungsschlüssel machen und Punkte vergeben, aber dadurch, dass unsere Einsendungen so vielfältig sind, ja, wir wollen ja gerade nicht vorgeben, du musst es hochkant machen, du musst Schriftgröße 8 benutzen, du musst die Schrift. Nee, ich möchte gerne haben, dass die Leute einfach der eine dreispaltig macht, der andere macht's. Der macht einfach ein Bild und so weiter. Dass wir ganz verschiedene Einsendungen haben, ganz verschiedenes Spielmaterial und das, was den Leuten dann gefällt, das setzt sich halt durch. Also es ist ja auch tatsächlich so, dass manche Namen, die jetzt hier gewinnen, die sieht man ja jedes Jahr immer wieder weit vorn. Ja. Oder zum Beispiel bei Seat Rui kann man sagen, der hatte, ich glaube mal, sein erstes Jahr war mit so einem Dreiteiler mit Cthulhu-Szenario, mit Krakatau-Vulkan-Szenario in drei Teile aufgeteilt. Eine Flucht von der Insel auf dem Schiff und noch irgendwas, was damit zusammenhing. War jedenfalls schon ganz toll, kam aber halt nicht auf die, weiß nicht, ob wir da Top 6 hatten oder Top 12. Und es waren halt 30 oder 40 Einsendungen. War dann, weiß ich nicht, vielleicht auf Platz 15 oder so. Und trotzdem, er hat sich kontinuierlich hochgearbeitet, ne? Und jetzt ist er auch unter den Top 3. Das finde ich einfach sehr cool. Ja, da sieht man halt auch, dass sie sich auch qualitativ dann, also vor allem die qualitativ dann ja auch dann immer steigern. Ja, und ich finde auch gut, wenn und halt am Ball bleiben. Ne? Mir macht das auch überhaupt nichts aus, wenn wir hier so ein einfach layoutetes Ding dabei haben und dass aber die Idee gut ist und sich das durchsetzen kann, finde ich eine tolle Sache. Ja, das hatte ich ja jetzt auch bei der Rezension hier von den 5 Ruinen. Du treibst mich in den Ruin. Nein, das kostet nur 4 Euro. Es kostet nur 4 Euro, genau. Es ist halt Querformat gedruckt vom Pro Indie Verlag. Und da hast du halt auch, das sind halt auch so Sachen, die jetzt vielleicht objektiv erstmal nicht so gut sind. Also da ist jetzt ein Szenario, das dreht sich halt in so einem alten Palast. Und der Palast hat halt 4 Räume. Der hat, glaube ich, 16 Räume sind da beschrieben. Und als Bild hast du aber halt nur so ein isometrisches Bild von außen mit so einem kleinen, ganz kleinen Querschnitt, also der nur ein paar Räume zeigt. Genau, der hat nur ein paar Räume zeigt. Objektiv ist das erstmal jetzt relativ schlecht, weil jetzt als selber, wenn man das jetzt spielen möchte, fehlen erstmal jetzt die Anhaltspunkte wirklich. Wie sehen die Räume aus? Die sind halt nur beschrieben, aber auf der anderen Seite, klar, warum soll sich denn der Spielleiter nicht daran setzen und selber sich da Gedanken drüber machen, wie das aussieht? Also es heißt ja nicht unmittelbar, dass es jetzt wirklich schlecht ist. Es ist jetzt objektiv erstmal nicht so gut in Häkchen, weil man halt sehr viel Zeit noch selber mit rein investieren müsste. Aber wie gesagt, das heißt, es ist ja jetzt nicht qualitätsmindernd in dem Sinn, weil warum soll der Spielleiter das halt auch nicht machen? Ne? Die Idee ist ja, wenn ich sehr richtig sehe, dass du den Raum einfach auswirfst. Ne? Untere Etage W10, obere Etage W10. Dann gibt es ja noch hier was, ich Kuppel der Weisen, so quasi oben drüber. Ja, also die Räume selber sind aber ja schon durchaus beschrieben halt. Ne? Ja, du meinst, es gibt keinen Plan dafür. Es gibt da keinen Plan, es gibt da keinen Grundriss halt. Die das Idee ist wahrscheinlich, dass so ein Zufallsablauf werden soll. Weil bei den anderen hast du ja schon, sieht man ja schon, was wo ist. Also ich habe die schon ein paar Mal im Internet gesehen, meine ich. Fand die da auch sehr cool, dass es ja jetzt von welche übersetzt gibt. Finde ich eigentlich großartig. Also von der Karten her sind die wirklich toll. Ja, von der Zeichnung, von der Qualität sind die echt toll. Da kann man also nichts geben. Für 4 Euro 5 Ruinen, das heißt pro Ruine 80 Cent. Richtig. So kann man es rechnen. Genau. Ja, die hatten ja auch das... Ratten im Kerker oder was? Ja, Ratten im Labyrinth, glaube ich. Ratten im Labyrinth, ja. Ratten im Labyrinth. Ja. Genau, kein Rattenrollenspiel, sondern Ratten im Sinne von, dass die Spielercharaktere quasi wie Ratten hinter einem sinisteren Plan aus Sicht dieses obersinisteren Pläne-Schmiedes quasi Ratten sind. Ja, kann man damit bestimmt auch toll spielen. Jedenfalls generell mit OSR-System. Ich würde mich vielleicht mal mit M20 ranwagen. Da habe ich auf jeden Fall relativ Lust drauf, die neue Version auszuprobieren, nämlich M2020. Jetzt auch mit Hintergrund. Jawohl. Mit Charakterhintergrund. Kann man übrigens wahrscheinlich zum Beispiel Shadow of the Demon Lord ganz gut gebrauchen, weil man da viele Berufe braucht. Oder der Charakterhintergrund aus 8 Punkten besteht, die du auf mindestens 2 Berufe aufteilst. Und den Boni kriegst du immer, wenn du irgendwas an diesem Beruf machst. Also ja, das ist schon sehr ähnlich, ja. Als, ja. Genau. Genau, bei Shadow of the Demon Lord gibt es ja so dieses Fertigkeitssystem, das klassische ja nicht. Genau, das orientiert sich dann halt auch an den Background-Berufen. Also bei DCC auch, dass du, wenn du keinen Background hast, also wenn du den Beruf nicht hast, würfelst du einen W10, wenn du ihn hast, würfelst du einen W20. Finde ich auch einfach und gut. Ja. Also für so Proto-Fertigkeitssysteme finde ich das gar nicht schlecht. Ja, super. Dann darf ich mich dran machen, Adresslisten zu schreiben. Was sicherlich auch einige Zeit dauern wird. Ich lehne mich zurück und frage ab und an mal, wie weit du bist. Ja, und dann hoffentlich gibt es Feedback von euch positiverweise. Achso, wir müssen mal den Verlegen sagen, da schreibt nach Möglichkeit rein, dass ein Winter-OPC-Gewinn ist, weil sonst wissen die Leute das teilweise gar nicht mehr, wenn es im Sommer ankommt. Oh, hey, was habe ich jetzt gewonnen? Woher kommt das? Genau. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder und zwar am besten schon vor dem nächsten Winter-OPC. Wir arbeiten dran. Tschüss. Ciao.